17 Uhr. Radio Neandertal, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Sandra Rosenthal, guten Tag. Das Wetter meist grau, um 9 Grad aktuell. Die Sicherheitslücken beim Frachtverkehr. Die Trauerfeier für Loki Schmidt. Die Bundesregierung prüft nach den Paketbombenfunden in England und Dubai schärfere Kontrollen beim Frachtverkehr. Geprüft werde auch ein Einfuhrverbot von Waren aus anderen Ländern als dem Jemen, sagt der Regierungssprecher Seibert. Schon heute wollen sich die Experten von Innenverkehrs- und Außenministerium an ihre To-Do-Liste setzen. Innenminister de Maizière fliegt persönlich nach Köln-Bonn, um sich auf dem Flughafen anzuschauen, wie die Fracht umgeladen wird. Hier war vergangene Woche ein Bombenpäckchen aus dem Jemen nach England weitergeschickt worden. Wie jetzt durchsickerte aus den Ministerien, waren in einem Tintenstrahldrucker 400 Gramm Plastiksprengstoff versteckt. Fernzünder aus Handyteilen inklusive. Wäre das Päckchen im Flugzeug explodiert, hätte es immensen Schaden gegeben, befürchten die Experten. Anja Stein, Hauptstadtstudio Berlin. Mit einer schlichten, aber ergreifenden Trauerfeier hat Deutschland Abschied von Loki Schmidt genommen. Ihr Mann, Altkanzler Helmut Schmidt, verfolgte die Zeremonie im Hamburger Michel gefasst an der Seite seiner Tochter. Mehr als 2000 Gäste waren gekommen, darunter auch zahlreiche Politiker. Mit Lokis Tod sei Hamburg ein Stück ärmer geworden, sagte Bürgermeister Ahlhaus. Hamburg werde Loki Schmidt niemals vergessen. Die 91-Jährige war am 21. Oktober in ihrem Haus gestorben. Sie hatte sich nach einer Fußoperation nicht mehr erholt. Und jetzt weitere Meldungen des Tages. Der Krater im thüringischen Schmalkalden ist nicht durch den Bergbau entstanden. Ein unterirdischer Hohlraum soll zusammengebrochen sein und das Loch verursacht haben. Am Kraterrand stürzen weiter Erde und Asphalt in die Tiefe. In Frankfurt haben Gewerkschaften und private Bahnunternehmen ihre Tarifverhandlungen für die Lokführer fortgesetzt. Die Gespräche kämen gut voran, sagte ein Sprecher der GDL. Über mehr Geld sei aber noch nicht gesprochen worden. In China ist die größte Volkszählung der Welt angelaufen. 6,5 Millionen Volkszähler sind in den kommenden Tagen unterwegs, um mehr als 400 Millionen Haushalte zu besuchen. Chinas Bevölkerung wird auf rund 1,3 Milliarden Menschen geschätzt. Nach der blutigen Geiselnahme in einer Kirche in Bagdad ist die Bundesregierung schockiert. Man sei entsetzt und traurig über den Terroranschlag, heißt es. Islamistische Terroristen hatten einen christlichen Gottesdienst überfallen. 50 Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt, als die Polizei die Geiseln befreien wollte. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so etwas Schreckliches erleben müsste, sagt einer der Christen, die das Massaker überlebt haben. Als er nach der Schlacht zwischen den Terroristen und der Polizei die Kirche verließ, lagen überall Leichen. Das Gotteshaus verwüstet. Heute haben er und seine Freunde die Opfer der Geiselnahme zu Grabe getragen. Viele von ihnen denken inzwischen daran, den Irak zu verlassen, weil sie glauben, dass es für die Christen in Bagdad keine Zukunft mehr gibt. An Beatrice Klaßmann, Istanbul. Und das waren die Nachrichten mit Sandra Rosenthal. Das Wetter. Fast überall geht es trüb in den Abend. Mit Regen müssen wir bewerten um 9 Grad, aber kaum rechnen. Morgen ist es auch meist grau, nachmittags kann dann Regen dazukommen. Auch der Mittwoch wird wechselhaft mit wenigen Auflockerungen bei maximal 13 Grad. NRW Verkehr. Mit diesen Meldungen. A1 Münster-Köln zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Schwerte 2 Kilometer Stau. A2 Hannover-Dortmund zwischen Bad Eilsen und Veltheim 4 Kilometer. Die A45 Hagen-Gießen kann zwischen Wilnsdorf und Haiger-Burbach immer mal wieder kurz gesperrt werden. Hier wird gerade ein brennendes Auto gelöscht. Zurzeit gibt es 5 Kilometer Stau. Und A52 Mönchengladbach-Roermond zwischen Elmt und Grenzübergang Elmt 2 Kilometer Stau.